ist im Joint. Aber nie ist Haze nicht on point, weil sie Flexpacker-Checker und die Backpacker freut. Geh mein Weg, jeder trägt hier sein Kreuz und es läuft. Von den Besten von euch bin ich restlos enttäuscht. Du bezeugst, es gibt Ghettos auf Deutsch. Woher sonst kriegt ihr die Ampullen-Testo für euch? Woher sonst ist das Flex wohl von euch? Der Dreck in deinem Joint. Homie, ihr schwätzt dummes Zeug, ihr müsst nicht einmal was machen, nein, ihr strecken es für euch. Ziemlich stark, komm und test es wie ein Schlag in die Fresse. Nacht hart mit viel Bessern, du kannst schlafen vergessen. Für umgerechnet 160 Mark für ein Päckchen. Was für Action, gib dir Haze, Repeat und Chill. Ich bin besser, Homie, du kannst so gut rappen, wie du willst. Hässlicher Film, doch die meisten von uns glauben an das Gute. Die Stadt spielt Schach und wir sind die Figuren. Nach hinten jederzeit, denn viele sind da blindet wegen Leid. Und ich zieh mir durch ne dunkle Riesenbrille alles rein. Ich genieße meinen Hype, es ist wieder an der Zeit. Beherrsche MC wie ein Genie, das einmal eins. Kein Standard, verdammt, gutes Tütchen kostet extra. Breite Kanaks tragen Tattoos, dünne tragen Messer. Stress machen, meine Kanaks können das wohl besser. Und hören meine Tracks an von der Süden bis zur Fässer. Legen die richtig dicken Lines, lass ihr mich wieder spitten. Lass ich wieder Köpfe nicken mit dem Scheiß. Für die Klicken hier im Kreis, K.A. City. Komm mal rein, in jedem gottverdammten Viertel, Bruder, bin ich Nummer 1. Als ich klein war, war mein Traumberuf immer Kommissar, bis ich zu viele Polizisten traf, die ziemlich komisch waren. Obwohl wir keine schlechten Menschen sind, wir glauben an das Gute. Die Stadt spielt Schach und wir sind die Figuren.